5. Dezember, 5. Türchen. Der Abend vor dem Nikolaustag. Ihr Kinder, stellt die Schuhe hinaus, denn heute kommt der Nikolaus. Und wart ihr immer gut und brav, dann lohnt's euch Nikolaus im Schlaf. Er bringt euch Äpfel, Feigen, Nüss und gutes Backwerk, zuckersüß. Doch für das böse, schlimme Kind legt er die Rute hin geschwind. Am Vorabend des 6. Dezember bereitet man sich auf den Besuch des Nikolaus vor. Man stellt die Stiefel vor die Tür, lernt fleißig ein Lied oder Gedicht, das man dem Nikolaus vortragen kann, falls man ihm begegnen sollte. Während heutzutage Schokolade, Mandarinen und Geschenke am Nikolaustag dominieren, waren Nüsse, Plätzchen und Äpfel bereits in alten Zeiten Nikolausgaben. Früher nahm der Mensch nicht nur von der Natur, sondern er gab ihr etwas zurück. Die Natur versorgt uns das ganze Jahr. Im Winter ist es so, dass wir die Natur mit versorgen können, indem wir mit ihr teilen, was wir haben. Nüsse, Körner, Milch, Äpfel wurden einst für die Tiere und Naturgeister vor die Tür gestellt, damit sie in der kalten, dunklen Zeit etwas zu essen hatten. Äpfel und Nüsse als Gaben haben eine ganz alte Bedeutung. Walnüsse und Haselnüsse stehen mit den Ahnen in Verbindung. Sie helfen bei der Wunscherfüllung. Äpfel sind die Früchte der Liebe. Sie stehen mit der Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit in Verbindung und werden dem Feenreich zugeordnet. Die Feen bestimmen über unser Schicksal. Es ist wichtig, sie gütig zu stimmen, damit sie unser Schicksal zum Glück hinlenken. Jeder von uns hat eine Geburtsfee. Früher suchte man die alten Kräfte, die Göttin der Liebe, die Feen und Ahnen, für Rat und Segen auf und brachte ihnen Nüsse und Äpfel. Vielleicht magst du dem Nikolaus helfen und Nüsse, Orangen und Schokolade verteilen. Reinige und fege dein Haus, damit der Segen Platz findet. Stelle heute etwas für die Natur hinaus. Hänge Vogelfutter auf. Gib der Natur etwas zurück. Bedanke dich für die kleinen und versteckten Segnungen, die du das Jahr über erhalten hast. Und vergiss nicht, die Stiefel vor die Türe zu stellen und die geistige Welt, um eine lichtvolle Überraschung zu bieten. Sei heute großzügig und verschenke, was du geben kannst.